Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Mein Glaube lässt mich voranschreiten. Der Sieg wurde mir bereits gegeben. Ich habe keine Angst mehr zu kämpfen. Ich bin ein Überwinder, mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Ich bin ein Überwinder, mehr als ein Überwinder, mein Sieg. Kann mich von seiner Liebe trennen, weder Leben noch Tod. In all diesen Dingen triumphiere ich durch die Kraft seines mächtigen Namens. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich? Ich bin ein Lügner.